pressen Sie die Zunge fest gegen den Gaumen. Ich lag im Bett und hatte schöne Träume von buntem Licht und lauter netten Leuten. Ich war weit weg von diesem Planeten, auf einem Rundflug durch die Galaxis. Ich flog und flog durch das Nix, zwischen Sternen und Kometen, in tiefen schwarzen Schatten. Ich sah Planeten mit rosa-roten Männchen, doch war es leider nur ein Traum. Niemand sah mich auf meiner Reise durch alles und nichts, durch Leben und Tod. Niemand sah mich und Krieg. Ich lag im Bett und hatte schöne Träume von buntem Licht und lauter netten Leuten. Ich war weit weg von diesem Planeten, unser Wesen.